Auf der Treppe fiel ihm ein, dass er alle Sachen in dem Loch hinter der Tapete einfach liegen gelassen hatte. Und gerade jetzt könnte in meiner Abwesenheit womöglich eine Hausdurchsuchung vorgenommen werden, fiel ihm ein, und er blieb stehen. Aber da packte ihn eine solche Verzweiflung und, wenn man sich so ausdrücken darf, ein solcher Zynismus über seinen Untergang, dass er nur mit der Achsel zuckte und weiterging. Wenn nur erst alles bald vorbei wäre. Auf der Straße war es wieder unerträglich heiß. Kein Regentropfen in all diesen Tagen. Wieder gab es Staub von Ziegeln und Kalk, wieder den Gestank aus den Läden und Wirtshäusern, wieder tauchten betrunkene finnische Straßenhändler und klapprige Droschken auf. Die Sonne stach ihm grell in die Augen, so dass es ihm wehtat und der Kopf schwindelte ihm. Das gewöhnliche Gefühl eines Fieberkranken, der an einem heißen, sonnigen Tage plötzlich auf die Straße hinaustritt. Als er um die Ecke in die Straße von gestern einbog, blickte er mit qualvoller Unruhe dorthin auf jenes Haus und schaute sogleich wieder weg. »Wenn man mich fragt, werde ich es vielleicht doch sagen«, dachte er, als er sich dem Polizeibüro näherte. Das Büro war ein paar hundert Schritte von seinem Hause entfernt. Es war kürzlich in neuen Räumen im vierten Stock eines neuen Hauses untergebracht worden. Im alten Büro war er einmal gewesen, aber schon vor längerer Zeit. Als er in den Torweg eintrat, erblickte er zur rechten Hand eine Treppe, von der ein Mann mit einem Meldebuch in der Hand herunterkam. »Ein Hausmeister, also muss hier das Büro sein.« Und er begann aufs Geratewohl die Treppe hinaufzusteigen. Er wollte niemanden nach etwas fragen. »Ich werde eintreten, mich auf die Knie werfen und alles erzählen«, dachte er, als er die letzte Treppe zum vierten Stock hinaufstieg. Die Treppe war sehr schmal, steil und voll Unrat. Die Küchen aller Wohnungen in den vier Stockwerken mündeten auf diese Treppe und standen jetzt der Hitze wegen fast die ganze Zeit offen. Daher war dort eine furchtbar stickige Luft. Es kamen und gingen Hausmeister mit Meldebüchern unter dem Arm, Schutzleute und allerhand Volk beiderlei Geschlechts, das dort zu tun hatte. Die Tür zum Polizeibüro stand auch sperrangelweit offen. Er trat ein und blieb im Vorzimmer stehen. Überall standen, überall warteten Bauern. Auch hier war die Luft schrecklich dumpf und außerdem roch es zum Übelwerden nach frischer, noch nicht eingetrockneter Farbe mit ranzigem Öl von den neu gestrichenen Räumen.